des Himmels graues Kleid. Die Wolke Fetzer flattern umher in matten Streit, umher in matten Streit. Und rote Feuerflammen ziehen zwischen ihnen hin. Das nenn ich einen Morgen so recht nach meinem Sinn. Mein Herz sieht an dem Himmel gemalt sein eigenes Bild. Es ist nicht selbst der Winter, es ist nicht selbst der Winter, der Winter kalt und fest.